uns ihr Dogma auf, doch die Wahrheit wird sie entthronen, denn freie Gedanken reichen immer weiter als Kanonen. Wenn sie unsere Fahnen verbieten, lasst sie es tun, wir scheißen drauf, denn wir ziehen in unseren Herzen sie noch stolzer wieder auf. Ihre Schläge werden härter, sie fürchten schon den neuen Tag, denn der Amboss ist immer härter als jeder Hammerschlag. Der zahme Vogel singt von Freiheit, doch der wilde Vogel fliegt und noch niemals hat das Schwert über den Geist gesiegt. Auf dass der Adler wieder fliegt. Mächtig sind seine Schwingen, die Krallen scharf wie Klingen, wie unser Stolz blieb er auf ewig unbesiegt. Auf dass des Reiches Adler endlich wieder fliegt. Mächtig sind seine Schwingen, niemand kann ihn bezwingen, wie unser Stolz blieb er auf ewig unbesiegt. Wenn der Reichsadler wieder über Deutschland fliegt. Aus goldenen Ketten schmiedet Schwerter und ihr Ende ist in Sicht, weil dann endlich aus dem Nebel eine neue Schöpfung bricht. Weit und geschossen, voller Hass, ja, so verfolgt uns der Tyrann, doch irgendwann hat er mehr Feinde, als er töten kann. Bleibt das Antiserum, wie viel Gift sie auch verstreuten, und wir hören schon von weiter ihre Totenglocken läuten. Der zahme Vogel singt von Freiheit, doch der wilde Vogel fliegt, und noch niemals hat das Schwert über den Geist gesiegt. Auf dass der Adler wieder fliegt. Reichsadler fliegt. Mächtig sind seine Schwingen, die Krallen scharf wie Klingen, wie unser Stolz blieb er auf ewig unbesiegt. Auf dass des Reiches Adler endlich wieder fliegt. Mächtig sind seine Schwingen, niemand kann ihn bezwingen, wie unser Stolz blieb er auf ewig unbesiegt. Wenn der Reichsadler wieder über Deutschland fliegt, Reichsadler fliegt. Stolz blieb er auf ewig unbesiegt. Wenn der